Deutschlandradio Kultur. Herzlich willkommen zur Hörspielstunde mit Tine und mit einer sehr ungewöhnlichen jungen Frau. Sie isst gern Fischgräten, klettert über die Dächer und ab und zu kratzt und faucht sie auch. Manchmal weiß man einfach nicht mehr weiter. Nichts klappt, alle meckern mit einem, ständig geht was schief. Aber dann, völlig unerwartet, gibt's eine Überraschung, die die ganze Lage vollkommen verändert. Von einer solchen Überraschung hört ihr jetzt. Macht euch auf was gefasst, die sitzt nämlich ganz oben in einem Baum und kann schnurren. Diese Geschichte hat einen der MDR Kinderhörspielpreise 2006 gewonnen. Viel Spaß dabei. Miau. Geheimnisvolle Minouche. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Anni M.G. Schmidt. Morgen, Tippe. Hallo. Hi, Tippe. Hey. Guten Morgen, Herr Tippe. Guten Morgen. Guten Morgen, Tippe. Hey. Hey, Tippe. Hallo, Ben. Der Chef will dich sprechen. Hey, Tippe. Da bist du ja. Du sollst zum Chef kommen. Sofort, hat er gesagt. Hallo, Tippe. Der Chef möchte dich sprechen. Ja? Hallo, Herr Jansen. Setz dich, Tippe. Danke. Tja, Tippe. Die Artikel, die du schreibst, sind ja ganz nett. Manchmal sogar ganz besonders nett. Ja? Aber es steht nie eine Neuigkeit drin. Ich habe dir schon so oft gesagt, deine Artikel handeln nur von Katzen. Aber mein Artikel gestern handelte nicht von Katzen. Er handelte vom Frühling. Richtig, vom Frühling, von den Blättern, die wieder an den Bäumen sprießen, von den Knospen, die aus der Erde knospen. Ist das etwa eine Neuigkeit? Hör mal zu, Tippe. Ich mag dich, du bist ein netter Junge und du kannst gut schreiben. Aber wir arbeiten hier bei einer Zeitung. Und eine Zeitung muss Neuigkeiten bringen. Aber es stehen doch schon so viele Neuigkeiten drin. Kriege und Morde und Banküberfälle. Ich dachte, es wäre für die Leute ganz schön, noch mal was über Katzen und Blätter zu lesen. Es sollen ja auch nicht gleich Morde und Banküberfälle sein. In einer kleinen Stadt wie unserer gibt es genug harmlose kleine Neuigkeiten. Man muss nur wissen, wo man sie findet. Aber du traust dich nicht, die Leute anzusprechen. Offenbar hast du nur Kontakt zu Katzen. Der Chefredakteur hat ja recht. Tippe war schüchtern und er liebte Katzen. Er kannte sämtliche Katzen in seinem Viertel. Er hatte selbst eine. Als Journalist darf man nicht schüchtern sein. Als Journalist muss man sich trauen, zum Minister zu gehen, auch wenn er gerade in der Wanne sitzt. Und tapfer fragen, erzählen Sie mal, was haben Sie heute Nacht gemacht? Wenn er in der Badewanne sitzt? Woher soll ich denn wissen, wann der Minister in der Badewanne sitzt? Auf jeden Fall schreibst du von jetzt an Artikel, in denen etwas Neues steht. Und wenn das nicht klappt, tja. Mhm. Auf Wiedersehen, Tippe. Auf Wiedersehen, Herr Jansen. Draußen regnete es. Am Marktplatz setzte Tippe sich unter einem Baum auf eine Bank, die noch trocken war. Hallo, Tippe. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich habe gehört, du arbeitest jetzt als Reporter. Erst jetzt sah Tippe den Mann neben sich auf der Bank. Es war Herr Schmidt, sein alter Lehrer. Ja, ich habe schon in der Schule immer gedacht, dass du es mal weit bringen wirst. Ja, schreibst wirklich ausgezeichnet. Haben Sie nichts Neues zu erzählen? Also ich sag dir, dass du ausgezeichnet schreibst und du fragst mich, ob ich nichts Neues zu erzählen habe. Aber so habe ich es doch gar nicht gemeint. Vorsicht! Was war das denn? Ein großer Schäferhund rannte wie ein Verrückter hinter etwas her. Das Etwas verschwand zwischen den parkenden Autos. Und kurz darauf hörten sie heftiges Geraschen der hohen Ulme am Wegrand. Eine Katze. Eine Katze ist auf den Baum geklettert. Aber es war so groß. Und es flatterte ein bisschen. Es sah eher wie ein großer Vogel aus, ein Storch oder so. Sie gingen hin und schauten nach. Der Hund stand unter dem Baum und bellte wütend nach oben. Sie versuchten zu erkennen, was da zwischen den Zweigen saß. Hier, Herr Maas. Maas, komm sofort her. Ein Mann kam angelaufen, befestigte eine Leine am Halsband des Hundes und schleifte ihn über den Asphalt. So ist es brav. Tippe und Herr Schmidt starrten in die Ulme. Und jetzt sahen sie etwas ganz weit oben zwischen den neuen Blättern. Ein Bein. Ein Bein mit Nylonstrumpf und elegantem Schuh. Du lieber Himmel, eine Dame. Und so weit oben. Jetzt kam auch ein Kopf zum Vorschein. Ein Kopf mit großen, ängstlichen Augen und einer Menge roter Haare. Ist er weg? Er ist weg. Sie können wieder runterkommen. Ich trau mich nicht. Es ist so hoch. Moment. In der Nähe stand ein Lieferwagen. Vorsichtig kletterte Tippe auf das Autodach und streckte seine Hand so weit wie möglich aus. Die junge Dame kroch auf allen Vieren zum Ende ihres Astes. Noch ein kleines bisschen. Dann ergriff sie Tippes Hand. Mit einem Sprung stand sie auf dem Wagendach und mit einem weiteren auf der Straße. Und dann ging sie mit ihrem Koffer davon. Das wäre eine merkwürdige Dame. Sie hatte Ähnlichkeit mit einer Katze. Ja, unheimliche Ähnlichkeit. Fluff, wo steckst du? Ich habe Fisch für dich. Tippe wohnte mit seinem Kater Fluff auf dem Dachboden. Es war ein sehr schöner Dachboden mit einem großen Zimmer, in dem er arbeitete und schlief. Außerdem gab es noch eine kleine Küche, ein winziges Badezimmer und eine Abstellecke. Da komm schon, Grauer. Wenn ich gefeuert werde, dann gibt's nicht mehr jeden Tag Fisch. Tippe öffnete die Küchentür. Fluff, ich hab dir... Und erschrak. Oh. Das Fenster zum Dach stand offen und ein Etwas wühlte im Mülleimer herum. Es war die Frau aus dem Baum. Ihre Haare hingen strähnig herab, ihr Kostüm war nass und zerknittert. Ja, Entschuldigung. Sie hatte eine große Fischgräte im Mund. Entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade auf dem Dach mit Ihrem Kater Fluff geplaudert. Und dann roch es so gut, deshalb bin ich durchs Fenster geklettert. Fluff ist noch draußen. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Minusch, Fräulein Minusch. Sie zittern ja. Sie müssen unter die heiße Dusche und was Trockenes anziehen. Sonst sind Sie morgen krank. Da ist das Badezimmer. Vielen Dank. Sie hob ihren Koffer auf. Und als sie an ihm vorbeiging, rieb sie ihren Kopf an seinem Ärmel. Sie reibt sich an mir. Tippe kam ein schrecklicher Gedanke. Sie würde doch nicht bei ihm bleiben wollen? Sehen Sie, Fräulein Minusch, von mir aus können Sie sich hier gerne eine Stunde aufwärmen. Aber Sie können nicht bleiben. Oh, auch nicht für eine Nacht? Nein. Ich meine... Ich habe kein Bett für Sie. Ich brauche kein Bett. Da hinten steht doch ein großer Karton. Sie wollen in einem Karton schlafen? Ja, sicher. Wenn Sie eine frische Zeitung hineinlegen. Sie stand doch zu kläglich. Und sie schaute so ängstlich. Bei dem Wetter konnte man eine arme Katze oder eine junge Frau doch nicht aufs Dach jagen. Also gut. Für eine Nacht. Aber Sie müssen mir erzählen, wie es kommt, dass Sie mit meinem Kater reden können. Oh, ich habe nicht nur mit Fluff gesprochen, sondern mit vielen Katzen hier im Viertel. Sie meinten alle, sie seien der Netteste. Tippe wurde rot. Die Frau ist ein bisschen verrückt, dachte er. Sie wollen mir erzählen, dass Sie sich mit Katzen unterhalten? Natürlich, ich war ja selbst mal eine. Total verrückt, dachte Tippe. Jetzt hatte sie die Augen halb geschlossen. Ich habe unterwegs ein paar interessante Neuigkeiten gehört. Neuigkeiten? Was denn? Die Schluderpuss bekommt bald wieder Junge. Oh, leider darf ich nicht mehr über Katzen schreiben. Und dann habe ich gehört, dass Herr Schmidt so traurig ist. Der Lehrer Schmidt? Der sah heute Nachmittag aber ganz fröhlich aus. Scheint mir keine interessante Neuigkeit. Nächste Woche ist er 25 Jahre Rektor der städtischen Grundschule. Er hatte so gehofft, dass es ein Fest geben würde, eine Jubiläumsfeier, aber nichts. Warum gibt es denn kein Fest? Weil es keiner weiß. Alle haben es vergessen. Aber er kann die Leute doch daran erinnern. Das macht er nicht. Dafür ist er zu stolz, sagt Sheila Simon. Das ist sein Siamkater. Richtig, mit dem habe ich gesprochen. Und er hat es mir erzählt. Und jetzt lege ich mich in den Karton. Tippe hörte ein leises Geräusch. Die Frau schnurrte. Er nahm das Telefonbuch. Es war schon ziemlich spät. Trotzdem wählte er die Nummer von Herrn Schmidt. Ja, Schmidt? Hallo, hier ist Tippe. Ich habe gerade gehört, dass Sie bald Jubiläum feiern. Sie sind dann 25 Jahre Rektor unserer Grundschule, ist das richtig? Also es gibt doch noch Menschen, die daran denken. Nein, Katzen. Wie bitte? Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass ich einen Artikel über Sie schreibe, oder? Das finde ich sogar sehr nett. Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Ja, bitte. Gut. Es war 3 Uhr nachts, als Tippe seinen Artikel fertig hatte. Es war ein guter Artikel. Einer mit einer echten Neuigkeit. Ich werde mich morgen bei dieser seltsamen Minusch bedanken. Doch als er am nächsten Morgen aufstand, war Minus schon weg. Der Karton war leer. Es lag wieder eine frische Zeitung darin und alles war aufgeräumt. Keine Kleider mehr, kein Koffer. Ey, Kleine, siehst du übel aus. Zum Fürchten, echt. So ganz taufrisch siehst du aber auch nicht aus. Minouche saß auf dem Dach der Sparkasse und unterhielt sich mit der Schluderpuss. Die Schluderpuss war eine Streunerin. Sie hatte meistens dreckige Pfoten und an ihrem linken Ohr fehlte ein Stück. Ich mein was ganz anderes. Du siehst total unkätzisch aus. Du musst ja was Schreckliches getan haben, dass du so gestraft wirst. Ein Mensch. Ich weiß nur noch, dass ich aus der Mülltonne der Deodorantfabrik gefressen habe und plötzlich war ich eine Frau. Das ist echt tragisch, Kleine. Wenn ich wenigstens ganz Mensch wäre. Aber ich bin es nur halb. Ach so, Quatsch. Guck dich doch an. Du bist ein ganzer Mensch, verdammt. Absolut total. Von oben bis unten. Ich meine innerlich. Ich habe noch fast alle Katzeneigenschaften. Ich schnurre, reibe meinen Kopf an allem Möglichen, fauche. Schon gut. Nur ob ich noch Mäuse mag, das müsste ich mal ausprobieren. Hast du eine Bleibe? Einen Augenblick dachte ich schon, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Bei den Zeitungsfritzen? Ja. Komm mit mir mit, dann... Psst. Sei mal still, sei mal still. Musch. Hörst du? Er ruft mich. Geh nicht. Bleib frei. Nachher trägt er dich noch in dem Korb zum Tierarzt und peng, kriegst du eine Spritze verpasst und ein Flohhalsband dazu. Minusch zögerte einen Augenblick. Ich besuche dich ab und zu. Hier auf dem Dach. Auf Wiedersehen. Minusch kletterte behende ein schräges Ziegeldach hinauf und rutschte auf der anderen Seite wieder hinunter. Denk dran, wenn du einen Wurf Junge kriegst, werden sie ertränkt. Einen Augenblick später stand sie vor dem Küchenfenster. Da bin ich. Kommen Sie herein. Ich glaube, ich habe doch eine Anstellung für Sie. Morgen, Tippe. Hallo. Hi, Tippe. Hey. Guten Morgen, Herr Tippe. Guten Morgen. Guten Morgen, Tippe. Hey. Hey, Tippe. Hallo, Ben. Der Chef will dich sprechen. Hey, Tippe. Da bist du ja. Du sollst zum Chef kommen. Eine Woche später wurde Tippe zum zweiten Mal zum Chef gerufen. Letzte Woche hätte ich dich fast gefeuert, weißt du das? Ich wollte dich entlassen, aber eine Chance wollte ich dir doch noch geben. 7 Tage und Nächte wohnte Fräulein Minouche schon bei Tippe auf dem Dachboden. Tagsüber schlief sie in dem Karton. Nachts streifte sie über die Dächer und durch die Gärten und unterhielt sich mit den vielen Katzen in der Umgebung. Wenn sie zurückkam, hatte sie Tippe jedes Mal eine Menge zu berichten. Und sieh eine an. Plötzlich kommst du mit lauter interessanten Neuigkeiten. Du warst der Erste, der von Herrn Schmidts Jubiläum wusste. Und du warst der Erste, der etwas von dem neuen Schwimmbad gehört hatte. Dabei waren die Pläne noch geheim. Wie bist du nur an diese Informationen gekommen, Tippe? Tja, ich habe mich so mit diesem und jenem unterhalten. Mit dem Minister in der Badewanne? Nein, wirklich? Das mit dem Schwimmbad hatte Minusch von der Gemeindekatze, die immer bei den geheimen Sitzungen im Rathaus dabei war. Offenbar hast du deine Schüchternheit jetzt völlig abgelegt. Der Redaktionskater auf der Fensterbank zwinkerte Tippe zu. Tippe wurde rot. Es stimmte nicht, leider. Er war noch genauso schüchtern wie früher. Alle Neuigkeiten kamen ja von Minuschs Katzenpressedienst und Tippe brauchte sie nur noch aufzuschreiben. Deshalb habe ich beschlossen, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Weiter so, Tippe. Als Tippe die Treppe zu seiner Wohnung hinaufging, hörte er oben ein wütendes Geschrei. Es klang, als würden zwei Katzen miteinander kämpfen. Aus dem Gezeter konnte Tippe seine kleine Freundin Bibi heraushören. Sie wohnte in der Nachbarschaft. 3 Stufen auf einmal nehmen, rannte er den Rest der Treppe hoch und stürzte in sein Wohnzimmer. Lass sie los! Was soll das? Was habt ihr da? Fräulein Minusch! Minusch sah zu ihm hoch und sah kätzischer aus denn je. Lassen Sie los, hab ich gesagt! Tippe schlug ihr auf die Hand und Minusch ließ los. Ah. Doch im nächsten Moment hatte sie ihn gekratzt, quer über die Nase. Und jetzt sah Tippe, was unter ihrer Hand gewesen war. Eine weiße Maus, noch unversehrt. Bibi hob die Maus zärtlich auf und legte sie in die Schachtel. Ich wollte sie ihr nur zeigen. Und da hat sie sich plötzlich auf sie gestürzt. Ich gehe und ich komme nie wieder hierher. Warte mal, Bibi. Lauf nicht gleich weg. Das hier ist Fräulein Minusch. Sie ist meine Sekretärin. Und sie meint es überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, sie mag Mäuse sehr gern. Minusch war aufgestanden und starrte auf die geschlossene Schachtel. Es war deutlich zu sehen, dass sie Mäuse sehr gern mochte. Doch auf eine andere Art, als Tippe meinte. Was hast du da noch, Bibi? Eine Sammelbüchse. Ich sammle Geld ein für das Geschenk zu Herrn Schmidts Jubiläum. Und sie bluten. Oh. Ich hole mir ein Pflaster aus dem Badezimmer. Was hast du denn da für ein Foto? Das wollte ich Tippe zeigen. Aber das ist ja Schluderpuss. Sie ist schwanger. Wusstest du das? Sieht man doch auf dem Foto. Tut mir leid mit vorhin. Fräulein Minusch? Ja? Darf ich Sie auch mal fotografieren? Wofür? Für den Fotowettbewerb. Oh, gern. Bibi nahm ihre Büchse und lief die Stufen hinunter. Sie klingelte einen Stock tiefer bei Frau van Damme. Wollen Sie auch etwas für das Geschenk für Herrn Schmidt geben? Ja, sicher. Ich hole nur schnell mein Portemonnaie. Frau van Damme war Tippes Vermieterin. Und es gefiel ihr überhaupt nicht, dass bei Tippe seit kurzem eine junge Frau zu wohnen schien. Bist du auch schon oben gewesen? Ja, bei Herrn Tippe und Fräulein Minusch. Fräulein Minusch? Seine Sekretärin. Sie schläft in einem Karton. So. Ja, in einem großen Pappkarton. Sie passt gerade hinein, wenn sie sich zusammenrollt. Und sie geht immer durchs Dachfenster nach draußen. Ach. Und sie spricht mit Katzen, weil sie selbst eine Katze gewesen ist. Wer sagt das? Das sagt sie selbst. Und jetzt muss ich weg. Als Minusch in der nächsten Nacht aufs Dach kam, war die Schluderpuss nicht da. Eine andere Katze wartete auf sie. Hey, Kleine. Der Schulkater. Ich soll dich grüßen. Sie kann nicht kommen. Hat sie ihre Jungen inzwischen? So an die 17, glaube ich. Wo sind sie? Kennst du den Parkplatz hinter der Tankstelle? Da stehen ein paar verlassene Campingwagen. In einem davon wohnt sie. Ich mach mich sofort auf den Weg. Hey, gib mir ein Stück Fisch, bevor du gehst. Der ist nicht für dich, der ist für die Schluderpuss. Wenn du mir ein Stück Fisch gibst, erzähle ich dir eine Neuigkeit. Für die Zeitung. Minusch gab ihm ein ganz kleines Stück. Napoleon hat die Schlacht bei Waterloo verloren. Sorg dafür, dass es schnell in die Zeitung kommt. Na toll, vielen Dank. Hat der Schulkater gesagt. Es sind 6, als ob das nicht genug wäre. Das vorübergehende Heim der Schluderpuss war ein alter, heruntergekommener Wohnwagen. Eine Scheibe war kaputt, die Gardine flatterte im Wind, die Tür stand halb offen. Drinnen auf einer alten Decke lag die Schluderpuss. unter sich ein Knoll kleiner Kätzchen. Gib mir bloß schnell was zu fressen, verdammt. Ich sterbe vor Hunger. Minouche gab ihr die Heringe. Also ich würde mich hier nicht wohlfühlen. Ein Parkplatz, das bedeutet Menschen. Viele Menschen tagsüber. Deine Kinder wären auf dem Dachboden bei Herrn Tippe viel sicherer. Die Schluderpuss schaute Minouche an. Und ihre gelben Augen funkelten gefährlich in der Dunkelheit. Wenn du mir meine Kinder wegnimmst, kratze ich dir die Augen aus. Wegnehmen? Du sollst doch mitkommen. Vielen Dank. Aber mir geht's hier prima. Es wäre viel besser, wenn du hierher zögest. Wir könnten zusammen auf die Jagd gehen. Und ich weiß sicher, dass du ganz schnell wieder eine ordentliche Katze wirst, wenn du erstmal... Verdammt, stimmt ja. Was denn? Deine Schwester war hier. Du sollst dringend bei ihr vorbeischauen. Hat sie gesagt, warum? Deine Schwester weiß jetzt, woher du sie hast. Hä? Deine Krankheit, meine ich. Sie hat das Gleiche gehabt. Was? Ist sie auch? Nein, aber beinahe. Sie meint, das ist passiert, weil ihr beide aus der Mülltonne der Fabrik gefressen habt. Du hast mehr davon gefressen als sie. Bei ihr ist es wieder weggegangen. Ist sie von selbst wieder gesund geworden? Nein, sie sagt, sie hätte irgendein Mittel gefunden. Irgendwas, wodurch sie wieder normal wurde. Aber wenn du wissen willst, was genau, dann müsstest du bei ihr vorbeikommen. Oh. Na los! Worauf wartest du noch? Lauf schnell zu ihr! Doch Minouche lief heim zu Tippes Dach und schaute zu, wie der Mond über der Sparkasse aufging. Sie war sehr verwirrt. Ich glaube, ich kehre doch lieber um. Ich glaube, ich traue mich nicht. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Tippe hatte Fräulein Minouche mit ins Hotel Monopol genommen, wo der Empfang für Lehrer Schmidt stattfand. Überall standen Grüppchen von Menschen, die sich unterhielten. Sehen Sie mal, Bibi hat den ersten Platz gemacht. An der Wand hingen die Fotografien der Kinder. Bibis Foto von der Schluderpuss hatte einen Ehrenplatz. Erster Preis stand darunter. Sie kamen zu einem Tisch, auf dem allerlei leckere Häppchen standen. Wurstspieße, Käsestückchen, Lackschnittchen. Darf man das einfach so nehmen? Später. Jetzt betrat ein großer Mann mit Brille und gestreiftem Anzug den Raum. Alle grüßten ehrfurchtsvoll. Ist das der Bürgermeister? Nein, das ist der Fabrikdirektor Herr Ellenmaß. Ich glaube, er hält gleich eine Rede. Die Leute strömten heran, um die Rede zu hören. Und Tippe und Minouche wurden ganz nach vorne gedrängt. Sehr geehrter Jubilar, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Viele von uns haben bei Herrn Schmidt die Schulbank gedrückt und wir alle haben ihn als einen sehr engagierten, geradlinigen Lehrer in Erinnerung. Herr Ellenmaß ließ seinen Autoschlüssel leicht über dem Tisch hin und her schwingen. Und Tippe sah erschrocken, dass Minouches Augen wie bei einem Tennisspiel hin und her gingen. Äußerst interessant zu vermitteln. Aber nicht nur seine fachliche Kompetenz zeichnet unseren Herrn Schmidt als eine exzellente Lehrkraft aus. Minouche hatte Herrn Ellenmaß den Schlüssel aus der Hand geschlagen und alle starrten sie an. Minouche duckte sich und weg war sie. Unerhört! Was für eine freche Person! Herr Ellenmaß, ich wollte Sie gerne einen Augenblick sprechen. Ja? Minouche war in einen kleinen Nebenraum geschlüpft. Als die Tür sich öffnete, konnte sie sich gerade noch rechtzeitig hinter dem Pflanzenkübel verstecken. Es geht um Folgendes, Herr Ellenmaß. Wir möchten einen Verein gründen. Den Verein der Tierfreunde. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht Vorsitzender werden möchten. Warum fragen Sie das ausgerechnet mich? Sie sind so bekannt hier in der Stadt. Außerdem gelten Sie als großer Tierfreund. Sie haben doch selbst eine Katze. Ein Hund, Mars. Mars war der Hund, der Minouche auf die Ulme getrieben hatte. Und bei seinem Namen begann sie so heftig zu zittern, dass die Blätter der Pflanze bebten. Tja, ich habe leider so schrecklich viel zu tun. Ich bin ja auch Vorsitzender der Kinderfürsorge. Sie brauchen nicht viel dafür zu tun. Es geht mehr um Ihren Namen. Alle haben so viel Vertrauen zu Ihnen. Die Hände auf dem Rücken lief Herr Ellenmaß im Zimmer auf und ab. Er kam ganz nah an den Pflanzenkübel heran. Er sieht mich, dachte Minouche. Doch er zupfte nur ein vertrocknetes Blatt von der Zimmerlinde. Also gut. Großartig. Großartig. Vielen Dank. Sie verließen das Zimmer. Und Minouche zwängte sich hinter dem Pflanzenkübel hervor. Draußen vor dem geöffneten Fenster saß ein riesiger schwarzer Kater auf der Fensterbank und schielte sie an. Sheila Simon, ist was passiert? Die Schluderpuss hatte einen Unfall. Sie ist an der Pfote verletzt. Wie schrecklich. Ist Ihre Pfote gebrochen? War es ein Auto? Sie ist geschlagen worden. Minouche fand die Schluderpuss im Wohnwagen bei ihren Jungen mürrischer denn je. Sie haben mich zum Krüppel geschlagen. Verdammt. Mit einer vollen Weinflasche. Hat man sowas schon erlebt? Minouche gab der Schluderpuss Milch und etwas Fleisch. Na endlich. Verdammt, ich hatte vielleicht einen Durst. Sonst trinke ich ja bei dem Wasserhahn an der Tankstelle. Drunter steht immer eine Pfütze. Aber mir fällt das Laufen schwer. Was genau ist denn passiert? Ich bin gerade an dieser großen, weißen Villa mit all den Rosen vorbeigestreunt. Die Terrassentür stand offen und drinnen roch es nach lauter leckeren Sachen. Ich werf also einen Blick rein. Niemand zu sehen. Nur ein großer gedeckter Tisch mit herrlichem Lachs. Und was macht man da? Man geht rein. Man packt die Gelegenheit beim Schopf. Ja, verdammt. Ich sprang auf den Tisch und stand sofort mit zwei Pfoten im Lachs. Ja. Und dann sah ich, dass es noch viel mehr gab. Hummer, Hühnchen und kaltes Rostbeef. Ich wusste nicht, womit ich zuerst anfangen sollte. Und dann standen sie plötzlich da. Der Mann und die Frau. Guck mal, da ist eine Katze in unserem Buffet. Ich sprang vom Tisch. Da stand er mit einer vollen Weinflasche in der Hand. Der Schlag saß. Raus, raus mit ihr. Verschwinde, du. Zuerst merkte ich nichts. Aber als ich über die Hecke springen wollte, konnte ich weder springen noch klettern. Und wie bist du dann drüber gekommen? Der Hund. Sie hatten diesen Mars aus der Garage gelassen. Und als mich dieses verdammte Miststück angriff, bin ich einfach gesprungen. Aber dann war es ja das Herrchen von Mars, der dich geschlagen hat. Ja, natürlich. Das erzähle ich dir doch. Alan Mars heißt er. Er ist Direktor der Deodorantfabrik. Er ist neuerdings auch Vorsitzender eines Vereins der Tierfreunde. Tja, da sieht man's mal wieder. Menschen. Alle Gauner. Ich begreife es nicht. Das muss doch in die Zeitung. Die Schluderpuss vom Vorsitzenden des Vereins der Tierfreunde zum Krüppel geschlagen. Vielleicht ist sie jetzt für den Rest ihres Lebens behindert. Nein, Katzen sind keine Neuigkeiten, sagt mein Chef. Eine arme alte Katzenmutter mit einer Flasche zum Krüppel geschlagen und dazu vom Vorsitzenden des Tierschutzvereins ist keine Meldung für die Zeitung? Minouche sah Tippe so böse an, dass sie einen Schritt zur Seite trat. Aus Angst vor ihren scharfen Nägeln. Außerdem haben wir keine Zeugen. Keine menschlichen Zeugen, meine ich. Oh. Und jetzt Schluss damit! Am nächsten Morgen vermisste Frau Van Damme, Tippes Vermieterin, eine kleine grüne Teekanne, die sie früher gehabt hatte. Wo ist denn bloß die Teekanne? Gegen Mittag fiel ihr ein, dass die Teekanne immer im Wohnwagen gewesen war. Ach, die ist ja immer noch im Wohnwagen. Und am Nachmittag erinnerte sie sich, dass der alte Wohnwagen noch immer ganz hinten auf dem Parkplatz bei der Tankstelle stand. Und der steht hinten auf dem Parkplatz bei der Tankstelle. So kam es, dass Frau Van Damme genau in dem Augenblick den Parkplatz betrat, als die Schluderpuss zur Tankstelle gehumpelt war, um etwas zu trinken. Also nein! Angewidert sah Frau Van Damme auf die Kätzchen, die auf der alten Decke spielten. Ein ganzer Wurf Katzen in meinem Wohnwagen, auf meiner Decke. Sie nahm einen alten, geblümten Kissenüberzug und steckte die sechs kleinen Katzen hinein. Dann packte sie die grüne Teekanne ein und schaute sich noch einmal um. So. Mit einer Tasche in der einen Hand und dem Sack mit den Kätzchen in der anderen ging sie weg. Die Schluderpuss sah sie aus dem Wohnwagen kommen und humpelte so schnell wie möglich zurück. Doch sie kam zu spät. Ein kläglich jammernder Katzenschrei schallte über den Parkplatz. Doch niemand hörte es, denn bei der Tankstelle dudelte das Radio. Frau Van Damme stand neben der Zapfsäule und schaute unschlüssig auf den schweren Sack mit den Katzen in ihrer Hand. Was soll ich nur mit sechs schmutzigen Kätzchen? Als das große Auto neben der Zapfsäule hielt, hatte sie eine Idee. Guten Tag, Herr Elmas. Oh, guten Tag, Frau van Damme. Schauen Sie mal, ich habe hier im Kissenbezug einen Wurf junger Katzen. Die habe ich gerade in meinem alten Wohnwagen gefunden. Darf ich sie Ihnen geben? Mir? Was soll ich mit jungen Katzen? Sie sind doch Vorsitzender des Vereins der Tierfreunde. Ich? Ach ja, aber im Augenblick... Na, wenn sich kein Zuhause für die Tiere finden lässt, dann könnten Sie sie doch wenigstens irgendwo hinbringen, wo sie eingeschläfert werden. Ja, wären Sie so nett? Ich lege sie hinten rein. Sie legte den geblümten Kissenbezug mit den Katzen auf seine Rückbank, nickte ihm noch einmal freundlich zu und ging. Elmas ist mit deinen Kindern weggefahren. Die Schluderpuss weinte. Sie war sich sicher, dass es keinen Sinn hatte, ihre Jungen zu suchen, dass sie vielleicht schon tot waren. Der Tankstellenkater versuchte, sie zu trösten. Ich werde es an den Katzennachrichtendienst weitergeben. Der Katzennachrichtendienst arbeitete immer schnell. Doch so fix wie heute war er noch nie gewesen. Schon 10 Minuten später erfuhr Milusch alles von Tippes Karte Fluff. Elmas Auto steht vor der Post. Und sind die Katzen noch drin? Nein, Sheila Simon hat durchs Fenster geguckt. Im Auto liegt nichts mehr. Wir müssen sie suchen. Überall herumfragen. Sie rannte auf die Straße und machte sich auf den Weg zur Post. Von den Katzen, denen sie unterwegs begegnete, hatte niemand gesehen, was mit dem Kissenbezug passiert war. Milusch lief ratlos durch die Gassen, bis endlich der Schulkater auf sie zugelaufen kam. Ich habe sie fiepen gehört. Sie sind in einem Müllsack, ganz in der Nähe der Post. Komm schnell, wir kommen nicht an ihn heran. Schnell! Dort drüben! Hier entlang! Wagen. Sie leben noch. Alle 6. Das war knapp. Gut gemacht. Danke. Gerade noch rechtzeitig. Die Schluderpuss hatte immer etwas Stolzes und Fröhliches an sich gehabt. Doch jetzt war sie nur noch ein trauriges Häufchen streunende Katze. Sie sind wieder da, alle 6. Sie sind bei uns auf dem Dachboden. Dann bringen Sie mal schnell her. Nein, hier ist es nicht sicher. Das hast du jetzt selbst gemerkt. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Ich lass mich nicht holen. Ich lass mich von keinem holen. Deine Kinder brauchen dich. Sie wollen trinken. Bring sie her und ich geb ihnen was. Es war sinnlos, weiterzureden. Doch Milusch konnte auch dickköpfig sein. Wenn du sie haben willst, musst du sie dir holen. Du weißt ja, wo ich wohne. Die Schluderpuss funkelte sie an und rief ihr das schlimmste Schimpfwort hinterher, das sie kannte. Du Mensch! Sechs schreiende fremde Katzen auf meinem Dachboden. Während Fluff jammerte, bereitete Milusch ein weiches Lager. Fehlt nur noch, dass die Mutter hier auftaucht. Ich weiß nicht, ob sie kommt. Du sagst das so besorgt. Aber wenn die hier aufkreuzt, dann... Könnt ihr vielleicht mal aufhören zu quatschen und mir helfen? Ach du Scheiße. Schluderpuss! Mit ihrem lahmen Bein war die Schluderpuss langsam und mühsam auf die Dächer geklettert und hatte sich mit letzter Kraft vor Tippes Fenster geschleppt. Milusch setzte sie schweigend zu ihren Jungen. Die Mutter auch noch. Das nehme ich nicht hin, Milusch. Beherrsch dich, Fluff. Bleib ja vom Karton weg, du Herrensöhnchen. Was? Wie nennst du mich, du alte Schlampe? Genau in diesem Augenblick kam Tippe herein. Was in aller Welt ist das? Auseinander! Haben wir jetzt noch eine Katze mehr? Wir haben 7 Katzen mehr. Und Milusch erzählte Tippe, was passiert war. Was? Sie meinen, Elmas hat die Katzen in einen Müllsack gesteckt? So ist es. Na warte, Freundchen. Tippes Finger eilten über die Tasten. Die Schluderpuss und Fluff schauten ehrfürchtig zu und vergaßen ihre Feindschaft. Bald verbreitete sich die Neuigkeit über die Dächer des ganzen Viertels. Tippe tippt. Tippe tippt. Tippe schreibt es endlich. Habt ihr es gehört? Er schreibt über Ellenmaß. Tippe schreibt über den Tierquäler. Ich komme in die Zeitung, Leute. Als Tippe mit seinem Artikel fertig war, brachte er ihn weg. Und als er über den Marktplatz nach Hause ging, kamen alle Katzen zu ihm hin und strichen ihn kosend um seine Beine. Was hat das zu bedeuten? Zitternd vor Wut deutete Herr Ellenmaß auf die Morgenausgabe des Krickstädter Kuriers. Ich wusste leider nichts davon. Ich hab's auch gerade erst gelesen. Der Chefredakteur kaute nervös an seinen Fingernägeln. Das hier ist üble Nachrede. Und es steht in Ihrer Zeitung. Es tut mir schrecklich leid, der junge Mann, der das geschrieben hat, schreibt nie Klatsch. Es ist immer die Wahrheit. Wollen Sie etwa behaupten, dass das die Wahrheit ist? Oh nein, sicher nicht. Ich verlange, dass dieser junge Mann heute noch einen neuen Artikel schreibt und den Unsinn richtigstellt. Tippe? Du hast mit deinem Artikel einen bekannten und geachteten Mitbürger beleidigt. Und du hast weder Beweise noch Zeugen. Du schreibst jetzt bitte einen netten Artikel über Herrn Ellenmaß. Und du bringst zum Ausdruck, dass alles ein dummer Irrtum von dir war. Und dass es dir leid tut. Am besten, du fängst gleich an. Nein. Nein? Was meinst du mit nein? Dass du es nicht machst? Genau das meine ich. Dann wirst du entlassen, Tippe! Zuerst habe ich meinen Job durch die Katzen behalten. Und jetzt habe ich ihn durch sie wieder verloren. Sobald es dunkel ist, halten die Katzen auf unserem Dach eine Versammlung ab. Mal sehen, ob wir nicht eine Lösung finden. Man muss was machen. Das ist auch noch der Vorsitzende vom Tischlerschein. Verdammt! Weg mit euch! Ruhe! Hört Ruhe da draußen! Frau Van Damme. Guten Abend. Herr Tibbe, es reicht. Dies ist kein anständiges Haus mehr, seit Sie hier wohnen. Es ist eine Brutstätte für Katzen geworden. Hören Sie doch, das ist doch nicht auszuhalten. Und dann hier, noch mehr Katzen. 6 Junge plus die beiden großen Katzen plus diese seltsame Frau, das sind 9. Plus weitere 100 Katzen auf dem Dach, das sind 109. Plus 20 tote Katzen, das macht 129. Was meinen Sie? Ich meine Ihre Pelzjacke. In der stecken 20 tote Katzen. Das ist doch der Gipfel der Frechheit. Mein Nerzmantel? Wollen Sie etwa behaupten, der wäre aus Katzenfell? Raus! Raus aus meinem Dachboden! Sie sind gekündigt samt Ihrem ganzen Katzengesindel. Tippe ging ins Bett. Er war so müde, dass er trotz des Lärms einschlief. Als er aufwachte, war es 8 Uhr morgens und Minou schon weg. Sie saß mit Bibi im Park und erklärte ihr den Plan der Krickstädter Katzen. Das ist ja eine richtige Katzenplage. Wie gut, dass Mars im Auto ist. Herr Ellenmaß kam vom Bäcker und war auf dem Weg zu seinem geparkten Auto. Und ihm fiel auf, dass es schrecklich viele Katzen in Krickstadt gab. Bei jedem Schritt lief ihm eine vor die Füße. Komm raus, Mars. Guck mal, Mars. Kätzchen, Kätzchen. Na los, pack sie. Hey, was ist das denn? Du hast doch wohl keine Angst vor Katzen. Doch Mars rührte sich nicht. Herr Ellenmaß schaute sich um. Viele Katzen, wenig Menschen. Er packte die Hundepeitsche und ließ sie ein paar Mal kräftig niedersausen. Die Katzen verschwanden in alle Himmelsrichtungen, wie ein aufgescheuchter Hornissenschwanz. Schatz! Ja? Komm doch mal! Im Garten ist gerade eine Horde Katzen dabei, unser Rosenbeet umzugraben. Wie ein Hornissenschwarm waren die Katzen zu Ellenmaß zurückgekehrt. Er griff sich eine Flasche Wein und lief nach draußen. 10 Katzen starrten ihn triumphierend an. Na wartet, jetzt bin ich in meinem eigenen Garten. Er schlug nach links und rechts Doch er traf nur seine Rosen. Jetzt ist Schluss! Dann lief er ins Haus und kam mit einem Jagdgewehr zurück. So, jetzt kriege ich euch, ihr blöden Viecher. Er legte an. 7 Katzen liefen ängstlich weg, 3 blieben stehen. Der Bürgermeisterkater, die Schluderpuss und Schieler Simon. Kurz bevor sich der Schuss löste, stoben sie weg. Knapp daneben. Er drehte sich um und sah das Mädchen. Ein kleines Mädchen in seinem Garten. Es lachte ihn aus. Was soll das? Was machst du hier? Na, warte. Dich werde ich... Aua, was machen Sie denn? Herr Elmas packte das Kind am Arm, schüttelte es und gab ihm eine Ohrfeige. So, und jetzt raus aus meinem Garten, du freches Gehör. Erst sah es so aus, als würde Bibi weinen. Doch sobald sie draußen hinter dem Zaun war, begann sie wieder zu lachen. Minouche kam durch ein Loch in der Hecke gekrochen und hinter ihr die Schluderpuss und all die anderen Katzen. Übrigens, heute Abend ist der Vortrag von Herrn Schmidt im Hotel Monopol. Ich weiß. Ich brauche nicht hin. Ich muss keinen Artikel mehr schreiben. Ich arbeite nicht mehr für die Zeitung. Die anderen gehen bestimmt alle hin. Genau, und deshalb will ich lieber nicht. Ich gehe aber und ich würde mich freuen, wenn Sie mitgingen. Es war etwas in ihrer Stimme, was die Sache sehr, sehr wichtig machte. Also gut. Der Dia-Vortrag, die Katze im Laufe der Jahrhunderte von Herrn Schmidt, hatte halb Kriegstadt im Hotel Monopol versammelt. Tippe und Minouche wurden von vielen Bürgern böse angestarrt. Es ist doch dieser Tippe mit seiner Sekretärin. Ich dachte, er arbeitet nicht mehr bei der Zeitung. Er hat doch diesen skandalösen Artikel über Herrn Elmas geschrieben. Eine Schande. Dann kam Herr Elmas, um ein paar Begrüßungsworte zu sprechen. Die Leute klatschten, Herr Elmas sprach ein paar Worte und Herr Schmidt ging zum Podium. Liebe Mitbürgerinnen und Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich, dass das Thema Katze im Laufe der Jahrhunderte bei so vielen von Ihnen auf Interesse stößt. Herr Schmidt sprach eine Stunde lang. Der Prototyp der heutigen Katze, Felidae, ist wahrscheinlich schon vor 10 Millionen Jahren entstanden. Die Lichter im Saal waren aus. Und jedes Mal, wenn er mit seinem Stock auf den Boden klopfte, erschien eine neue Katze auf der Leinwand. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Bild von einer ganz besonderen Rasse Katze aus der Renaissancezeit zeigen. Was ist das denn? Das ist ja meine Katze. Auf der Leinwand erschien tatsächlich eine Katze. Doch es war überhaupt keine Rassekatze. Es war die Bäckerskatze, die auf dem Marktplatz einen kräftigen Tritt bekam. Und sie bekam den Tritt von Herrn Elmas, der deutlich auf dem Dia zu sehen war. Tippe setzte sich auf. Er sah Minouche an. Sie lachte ihm zu. Das ist nicht das richtige Dia. Was soll denn das? Auf dem neuen Dia konnte man sehen, wie Herr Elmas die Kirchenkatze Eukmene mit einer Hundepeitsche schlug. Und es machte ihm großen Spaß, wie deutlich zu erkennen war. Also jetzt bitte, die Katze aus der Renaissancezeit. Das ist unsere Katze. Was? Das ist eine Fälschung. Doch da kam schon das nächste Bild. Und jetzt stand Herr Elmas mit einem Gewehr in der Hand zu Hause auf seiner Terrasse. Er zielte auf 3 Katzen. Das ist ja mein Simon. Und unser Jakob. Die Schluderpuss war auch auf dem Bild. Doch darüber regte sich niemand auf. Außer Tippe, der Minouche entsetzt ansah. Sie nickte ihm wieder freundlich zu. Und plötzlich begriff er den Katzenplan. Er begriff, dass Bibi mit ihrem neuen Fotoapparat auf der Straße und in Elmas Garten Aufnahmen gemacht hatte. Das stimmt nicht, das bin ich alles nicht. Herr Elmas war aufgestanden und nach vorne gelaufen. Doch schon kam ein neues Dia. Noch schiefer als die anderen, aber genauso deutlich. Mein armes Kind! Herr Elmas, der ein Mädchen am Arm packte und es schlug. Das Mädchen war Bibi. Er hat mein Kind geschlagen. Das ist noch das ist viel schlimmer. Ich werde es erklären. Es ist nur ein Trick. Doch niemand hörte mehr auf ihn. Bibi saß ganz ruhig im Chaos und strahlte Tippe über ihre Colaflasche hinweg an. Gut, nicht? Großartig. Das von mir hat Minouche gemacht. Sie saß auf einem Baum. Tippe schaute sich um, ob er Minouche irgendwo sah. Durch den ganzen Trubel hatte er sie verloren. Ich traute mich nicht nach drinnen bei all dem Trubel, Minouche. Es hat geklappt, nicht? Hervorragend, Sheila. Dank aller Katzen. Toll, aber ich habe dich aus einem anderen Grund gerufen. Deine Schwester, sie erwartet dich auf dem Dach der Sparkasse. Noch bevor Minouche ihre Schwester sah, roch sie den vertrauten Geruch. Ein ganz eigener Geruch nach Familie, nach Zuhause. Minouche, du hast noch eine Chance, wieder anständig zu werden. Der Augenblick ist da, also komm mit nach Hause. Du hast mich damals weggejagt. Du hast gesagt, du wolltest mich nie mehr sehen. Oh, das ist vergeben und vergessen. Jetzt kannst du zurückkommen. So wie ich bin? Hör zu. Heute Nacht kannst du geheilt werden. Woher weißt du das? Ich hatte auch aus der Mülltonne gefressen. Und es passierten schreckliche Dinge. Meine Schnurrhaare verschwanden. Und ich wollte auf meinen Hinterpfoten laufen. Und ich wollte duschen, statt mich schön mit Spucke zu waschen. Und? Eine Walddrossel hat mich geheilt. Ich hatte eine gefressen. Ich weiß, dass Walddrosseln bestimmte Kräuter fressen, die gegen alle möglichen Krankheiten helfen. Auch gegen diese. Aha. Aber sie fliegen nur heute Nacht und vielleicht noch früh am Morgen. Deshalb musst du jetzt sofort mitkommen. Es wird schon hell. Komm nach Hause, Minouche. Aber ich habe schon ein Zuhause. Ein Zuhause und einen Herrn. Weißt du noch, wie herrlich unser Garten im Frühling ist? Denk doch mal an den Goldregen. Er blüht jetzt gerade. Aber du zitterst. Dir ist kalt. Komm mit, dann hast du bald wieder ein warmes Fell. Minouche fror, das stimmte. Es musste herrlich sein, wieder einen Pelz zu haben, dachte sie. Der Länge nach mit einem dicken roten Fell auf den Fliesen in der Sonne zu liegen. Wieder Krallen zu haben, die man ausgiebig am Bein eines funkelnagelneuen Stuhls wetzen konnte. Ich komm mit, aber ich will mich noch von meinem Herrn und Fluff verabschieden. Warte hier auf mich. Ich erledige das für dich. Sonst lässt du dich wieder beschwatzen. Bleib hier. Tippe? Bei Tippe klingelte in aller Herkulsfrühe das Telefon. Es war sein Chef. Was du geschrieben hast, stimmte, Tippe. Aber ich bleibe dabei, dass du keinen einzigen Beweis hattest. Und man darf nichts schreiben, wenn man keine Beweise hat. Wollen wir hoffen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. In Zukunft? Ja, denn ich hoffe, dass du wieder für unsere Zeitung arbeiten willst. Das willst du doch, oder? Ja, liebend gern. Tippe tanzte durch die Wohnung, bis er merkte, dass Fluff flehentlich miaute. Na, mein Kleiner, willst du mir was sagen? Hast du mir was zu erzählen? Miau! Du weißt doch, dass ich dich nicht verstehe. Miau! Geh mal zu Minouche. Die liegt jetzt bestimmt in ihrem Karton. Doch Minouche lag nicht in ihrem Karton. Sie musste also noch auf dem Dach sein. Tippe beugte sich aus dem Fenster und schaute über die Dächer. Ganz in der Nähe saß eine prächtige rote Katze. Sie sah ihn an. Er erschrak so, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Es war Minouche. Ganz Minouche. Aber jetzt wirklich Katze. Ich weiß, es ist noch ziemlich früh, Tibbe. Aber ich war so erschrocken. Ich habe heute Morgen Minouche gesehen. Sie ist wieder eine Katze. Es stimmt wirklich. Ich habe sie auch gesehen. Eben gerade. Sie ist bestimmt in ihren Garten zurückgekehrt. Was für ein Garten? In der Emmerstraße. Sie hat mir mal erzählt, dass sie dort daheim war. In einem Haus mit einem Goldregen neben der Terrasse. Was sollen wir machen, Tibbe? Wir gehen hin. Komm. Die Emmerstraße war eine kleine, kurvige Allee mit weißen Häusern und großen Vorgärten. Vögel sangen und Blüten schaukelten im Wind. Vor einer der Villen stand ein Goldregen. Oh, Tibbe, guck mal da! Minouche! Eine rote Katze stand im Vorgarten, unter dem Goldregen. Sie schaute Tippe und Bibi mit Minouches Augen an. Und sie hatte eine Drossel im Maul. Eine frisch gefangene, flatternde Drossel. Minouche! Komm, Bibi. Wir gehen. Sie hat jetzt wieder ihr altes Zuhause. Schon seit Stunden saß Minouche im Garten des Hauses in der Emmerstraße. in einem Schuppen neben dem Rasenmäher. Ihre Schwester wollte eine Walddrossel für sie fangen. Minouche konnte den Garten sehen. Hier kannte sie jeden Baum und jeden Strauch. Sie schaute durch die halboffene Tür und sah ihre rote Schwester mit einer Walddrossel im Maul um die Hausecke biegen. Na, wie habe ich das gemacht? Na los, Minouche, nimm sie! Einen Augenblick lang dachte Minouche, wie lecker der Vogel sei. Doch als ihre rote Schwester vor ihr stand, gab Minouche ihr einen kräftigen Klaps. Erschrocken ließ die Schwester ihre Beute fallen. Die Walddrossel flog sofort davon. Zuerst schief und taumelnd, dann schnurstracks nach oben, zwitschernd der Freiheit entgegen. Das ist jetzt wirklich der Gipfel. Es tut mir leid. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe nicht nachgedacht. Du hast nicht nachgedacht? Du konntest nichts dagegen machen. Nach allem, was ich für dich getan habe, schlägst du mir den Vogel aus dem Maul. Weißt du, was du bist? Aber du bist ein Mensch. Du bist nicht mehr meine Schwester. Geh weg, verschwinde aus meinem Garten und lass dich hier nie wieder blicken. Sie fauchte so böse, dass Minouche flüchtete, tiefer in den Garten hinein. Und dann durch ein Loch in der Hecke in den nächsten Garten und weiter durch noch mehr Gärten, während sie noch ganz lange das fauchende Kreischen ihrer roten Schwester hörte, weit hinter sich. Kommst du denn noch rechtzeitig in die Schule? Na klar, es ist noch nicht 8. Das Wetter schlug um, als Tippe und Bibi den Marktplatz erreichten. Dicke Wolken trieben heran, es begann zu tröpfeln. Komm, wir stellen uns einen Augenblick unter. Da vorne auf der Bank unter den Bäumen ist es noch trocken. Sie setzten sich und lutschten schweigend und traurig jeder ein Pfefferminzbonbon. Jetzt habe ich meinen Job wieder. Eine neue Wohnung zu finden ist auch nicht so schwer. Nur Minouche habe ich verloren. Künftig gibt's keinen Katzenpressedienst mehr. Jetzt muss ich's allein schaffen. Meinst du, ich kann das? Natürlich kannst du das. Du bist nicht mehr schüchtern. Hast du das noch nicht gemerkt? Doch. Aber warum macht mich das nicht ein ganz klein bisschen glücklich? Es war eine große dänische Dogge. Sie stand unter einem Baum und bellte nach oben. Tippe und Bibi sprangen auf, um nachzusehen, was los war. Carlos, hierher, Carlos! Sie starrten hoch in den Regen, der zwischen den Blättern heruntertropfte. Und dort, ganz oben in den Zweigen, sahen sie ein Bein und einen Schuh. Im selben Augenblick bog der Wagen des Milchmanns um die Ecke. Tippe hielt ihn an. Entschuldigung, können Sie uns vielleicht mal kurz helfen? Meine Sekretärin sitzt da vorne auf dem Baum und sie traut sich nicht mehr runter. Macht sie das öfter? Zwei Minuten später stand Minouche auf der Straße und der Milchmann fuhr weiter. Wie schön. Was bin ich froh. Es stimmte also überhaupt nicht. Was stimmte nicht? Der Regen war stärker geworden und sie wurden immer nasser. Doch keiner von ihnen spürte es. Wir haben sie heute Morgen gesehen, Fräulein Minouche. Zumindest dachten wir, sie wären es. Eine rote Katze. Zuerst auf den Dächern. Und dann in der Emmastraße. Mit einer Drossel im Maul. Das war meine Schwester. Meine Fünflingsschwester. Sie sieht mir unheimlich ähnlich. Aber wir wären ja ganz nass. Ja, lass uns nach Hause gehen. Ich muss in die Schule. Jetzt höre ich gar nicht, wie alles kam. Komm einfach zu und sobald die Schule aus ist, dann erzähle ich es nochmal. Tropfnass kamen Tippe und Minouche auf dem Dachboden an, wo sie von allen Katzen erwartet wurden. Minouche erzählte Tippe von ihrer Schwester und wie es kam, dass sie weggelaufen war. Ich weiß jetzt, dass ich ein Mensch sein möchte, aber ich habe Angst, dass noch immer viel von einer Katze in mir steckt. Das macht nichts. Sie dürfen alles. Schnurren, kratzen, fauchen. Kratzen ist im Moment nicht nötig, aber den Kopf so richtig schön reiben? Nur zu. Minouche rieb ihren Kopf an seiner Schulter. Ich hatte so schreckliche Angst, dass ich dich nie wiedersehen würde, Minouche. Jetzt weiß ich erst, wie schlimm ich es fand, dass du nicht mehr da warst. Lauf nie mehr weg. Versprich mir das. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr brauchen. Ich brauch dich sogar sehr, Minouche. Ich meine, nicht als Sekretärin, sondern, naja, einfach so. Oh, Tippe. Hey, Schluderpuss. Ist das Näschen bei Menschen? Ja, mein Junge. Sieht ganz danach aus, als würdest du noch eine Herrin bekommen. Sieht ganz danach aus, als würden wir beide noch eine Herrin bekommen. Die geheimnisvolle Minouche. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Annie M.G. Schmidt. Aus dem Niederländischen von Silke Schmidt. Hörspielbearbeitung Andrea Otte. Es sprachen Minouche Katrin Angerer, Tibbe Jona Müß, Bibi Rebecca Serda, Jansen Heinrich Gieskes, Ellen Maas Helmut Kraus, Frau van Damme Eva Ingeborg Scholz, Schluderpuss Angelika Bartsch. Ferner Gerd Andresen, Klaus Barner, Astrid Fünderich, Katja Godard, Gertrud Heise, Ruth Köppler, Sven Plate, Philipp Scheppmann, Andreas Serda. Und als Erzählerin Irm Herrmann. Ton und Technik Johanna Fegert und Regine Schneider. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Henrik Albrecht. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2004.